In jedem Fall kommt jetzt gerade die Band praktisch mit ins Studio. Na, noch nicht so ganz. Die Band ist noch, hat noch ein bisschen Lampenfieber, aber das macht ja gar nichts. Das geht uns ja auch immer genauso. Und auch wir sind ja ein bisschen nervös, denn das ist ja tatsächlich das erste Mal, dass hier jemand live im Studio spielt und dann bestimmt auch nichts Schlechtes, so wie ich die immer am Jam höre. Sie haben mir eben schon mal quasi ihre Setlist verraten. Wir werden zuerst hören, Lágrimas de Oro vom lieben Manu Chao. Der hat ja selber, sagen wir mal, schon eine ganz schöne Palette an Stationen abgearbeitet in seinem Leben. Ist, glaube ich, Franzose ursprünglich, hat dann lange Zeit in Spanien gelebt. War in Mexiko, wo er sich so ein bisschen musikalisch und politisch hervorgetan hat. Erst mit Mano Negra und dann mit Manu Chao. Jetzt ist auch die Band, das Duett ist es heute, da. Sie drückt noch gerade meinen Flyer in die Hand. Ihr heißt also ganz offiziell Noche Flamenquita. Nein. Die heißt Isla del Rio. Die Noche Flamenquita, die gibt es am Samstag in der Cafete. Und ihr seid Isla del Rio, genau. Die Insel im Fluss. Oder genau, so, im Fluss der Zeit, wer weiß. Wundermal besetzt. Genau, ich habe gerade schon gesagt, dass wir zuerst Lágrimas de Oro hören, wenn es okay ist für euch. Genau. Und kommt ruhig einfach ein bisschen näher ran. Ich räume auch hier den Stuhl, dann habt ihr die beiden. Es ist jetzt natürlich eher Mestizaje, was wir machen. Wir gehen dann natürlich in der Café da auch mehr in Flamenco rein, aber jetzt um diese Uhrzeit, nach einem harten Arbeitstag, mit kalten Fingern. Mit kalten Fingern und auch ein bisschen kalten Gitarren, darum wird hier noch ein bisschen gestimmt. Wundert euch nicht. Ja, aber das gibt mir eine Gelegenheit, und zwar wurde ich eben aufgefordert, nochmal kurz anzumerken, Joseph Beuys, die Zwölftonmusik, die wir eben gehört haben, hat sich die Amelie gewünscht. Das sollte ich unbedingt nochmal betonen. Wobei die Zwölftonmusik nicht von Joseph Beuys war, sondern von Arnold Schönberg. Entschuldigung, das war das Lied davor. Das ist, und auch die Zwölftonmusik hat, wenn man so ein bisschen radiogeschichtlich guckt, ähnlich wie das, was wir gleich hören, jetzt kommt quasi die musikalische Überleitung, viel mit Revolution, Aufstand und so weiter zu tun, denn das war tatsächlich die erste Musik, die nach Märschen im Radio gespielt wurde. Und auch wenn die für uns heute so ein bisschen anachronistisch wirkt, ist das ein ganz spannendes Konzept. Einfach mal googeln und selber lesen. Aber jetzt viel Spaß mit Isla del Rio. Zwei Sätze hier. Ja. Wenn wir laut singen, könnte es sein, dass das hier ins Rode geht. Ihr seid ja aktiv. Ich regel das. Ja. Das Mikro geht auch. Die gehen beide. Die gehen beide. Kann einfach losspielen. Ich denke, das sieht auch irgendwie aus. Suena la razón, suena cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuac cocodrilo y super tango. Y toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión. Suenan los tambores de la rebelión. Ole, hola. Ole, hola. Ole, ole, ole, hola. Ole, hola. Suena mi pueblo. Suena la razón. Suena cuac, cuac, cuac. Klatschen können, klatschen wir. Vielen Dank. Danke euch erstmal. Bis gleich. Bis gleich? Naja, was heißt bis gleich? Ihr bleibt ja hoffentlich noch hier. Und bevor ich jetzt hier meine Deutung reinlege, vielleicht kann ja jemand von euch zumindest nochmal kurz sagen, worum es in dem Song ging, den wir gerade gehört haben. Lagrima de Oro heißt ja so viel wie Tränen aus Gold. Genau, also das heißt quasi Tränen aus Gold. Ich könnte das Lied jetzt komplett übersetzen. Ich muss sagen, es geht vielleicht eher darum, dass man die Welt eher negativ wahrnimmt, viel Leid und so erlebt. Mhm. Aber es ist alles in eine sehr krasse Metapher gepackt. Da könnten wir jetzt vielleicht 3 Biere drüber trinken. Vielleicht würden wir sagen, oh, wofür steht das jetzt genau? Ne? Also feministisch Bier trinken war ja die Sendung vor uns. Wir sind dann, also Wasser, wenn überhaupt, meine ich, feministisch genau. Wasser trinken. Aber immer noch Education. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht ganz genau, um was es was das jetzt genau aussagen soll. Ja, das ist eine aber genau, also ne, Lagrima de Oro. Also Tränen aus Gold, die vielleicht auch so ein bisschen einen Schatz bilden, um was weiß ich zu erreichen. Also das heißt ja quasi, die große Liebe, die hat nicht die Schuld daran, dass die Welt so schlecht ist. Ah, ja. Und dass es so viel Schießerei in der Welt gibt. Ja, das ist quasi, wenn man das jetzt wörtlich übersetzt. Und wenn man sich die, sagen wir mal, die Geschichte Lateinamerikas ein bisschen genauer anguckt, dann hat man da wahrscheinlich ganz viele Deutungsperspektiven. Genau. Und ja, das ist jetzt schon eine mehr oder weniger galante Überleitung zu dem, worüber wir jetzt so ein bisschen in der Pause oder weiß nicht, wie man in der Zwischenansage vielleicht reden wollten, über den 11. September 1973. Vielleicht mal so, bevor wir ins Aktuelle einsteigen, so ein kurzer historischer Abriss. Also am 11. September 1973, die Uhrzeit kann ich euch nicht mehr so genau sagen, wurde in Santiago de Chile, in der Hauptstadt, quasi der Präsidentenpalast von damals Salvador Allende vom Militär umringt. Es gab wilde Kämpfe, auch übers Radio, auch eine gewisse Parallele hat Allende seine letzte Botschaft sozusagen an die Bevölkerung übermittelt und hat, tja, auch, sagen wir mal, seine Lagrimas de Oro zum Besten gegeben und hat gesagt, er wird hier diesen Platz, also den Platz, sein Büro, in dem Fall nicht verlassen, wird nicht fliehen, sondern wird sich den Menschen, die da auf ihn zukommen, stellen. Es ist bis heute noch ungeklärt, ob Allende dann umgebracht wurde oder sich selber umgebracht hat. Die Militärs, die den Putsch durchführt haben, haben eher dazu plädiert oder haben eher sozusagen die Ausrede, sage ich mal, erfunden. So wird zumindest aus linken Kreisen in Chile heutzutage dargestellt, dass Allende sich selber umgebracht habe, bevor sie eintrafen. Das ist leider nicht mehr nachzuweisen. Er wurde jetzt exhumiert und da gibt es, zumindest nach meinem Wissen, noch keine eindeutigen Beweise. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ich weiß darüber nichts. Ich weiß nur, dass zur gleichen Zeit ein enorm berühmter Künstler und politisch engagierter Musiker Victor Jara auch umgebracht wurde. Da gab es dann irgendwelche Legenden, dass ihm die Hände abgehackt wurden, weil sie ihm als Gitarristen am wichtigsten waren. Sie wurden ihm wohl nur gebrochen, aber wie gesagt, alle politischen Gegner wurden da auf grausame Weise danach verfolgt und umgebracht. Genau, alle, also es war auch viele. Tatsächlich Tenor, offizieller Tenor des Pinochet-Regimes oder der Junta eben, alle politischen Feinde auszurotten. Das war das O-Ton, also ich weiß nicht genau, jetzt wie er es auf Spanisch formuliert hat, vielleicht habt ihr das noch genauer im Gehörgang, aber nee, derrotar wahrscheinlich. Aber das ist so ziemlich genau der Punkt. Gleichzeitig auch immer ein beliebtes Thema, wenn man darüber spricht. Es ist irgendwie auch nachgewiesen, dass auch die CIA da so ein bisschen die Fäden gezogen hat, was erstmal nach einer üblen Verschwörungstheorie klingt, aber tatsächlich historisch einigermaßen klar nachzuzeichnen ist. Ohne da auf diese, sagen wir mal, Theorie oder dann doch mittlerweile nachgewiesene Sache genauer einzugehen, vielleicht nochmal was zum aktuellen Chile. Auch da gibt es nämlich gerade Wahlen. Es gibt drei Bündnisse zurzeit. Ein, sagen wir mal, mehr oder weniger linksradikales, ein sozialdemokratisches, immer so ein bisschen aus unserem Politikverständnis, und ein rechtskonservatives bis autoritäres Bündnis. Das Autoritäre ist das vom aktuellen Präsidenten, von Piñera, der selber, Achtung, verpasst die Pointe nicht, denn sie ist eigentlich auch gar keine, in der Partei des von Pinochet quasi kandidiert und für die jetzt zum ersten Mal seit dem Ende der Diktatur 1990 Politik macht und auch zum ersten Mal sozusagen dafür sorgte, dass das Bündnis, das sozusagen Nach-Diktatur-Bündnis zwischen konservativen und sozialdemokratischen Kräften, die sogenannte Concertación, Auflösungserscheinung hat. Das scheint sich jetzt in diesem Wahlkampf so ein bisschen, also in eine andere Richtung zu verschieben zumindest. Es gibt wieder zwei starke Bündnisse, eben das Rechtskonservative und das Sozialdemokratische. Im Sozialdemokratischen kandidiert Michelle Bachelet, die ist selbst, war selbst Präsidentin vor Piñera, aber nach chilenischer Wahl darf eine Präsidentin oder ein Präsident nicht doppelt kandidieren, darum erst jetzt wieder ihr Schritt als Kandidatin. Und mindestens zwischen denen, aber das wäre meine Hoffnung auch noch, zwischen dem dritten Bündnis gibt es tatsächlich gerade ein ziemlich enges Kopf-an-Kopf-Rennen, was sich auch schon dieses Jahr in den Kommunalwahlen Anfang des Jahres ausgedrückt hat, wo es eine ganz interessante Entwicklung gab, nämlich ein Großteil der Menschen ist einfach den Urnen ferngeblieben und hat nicht gewählt, aus Protest gegen ein als nicht demokratisch verstandenes Regime, System, wie auch immer. Da gab es tatsächlich eine große Bewegung von Wahlenthaltung, und das ist in Chile anders als in Deutschland eben nichts Gewöhnliches, sondern bei einer regelmäßigen Wahlbeteiligung von jenseits der 90% sind, wenn nur die Hälfte, ich weiß nicht wie viel es genau waren, zur Wahl gehen, eben doch ein deutliches Zeichen, dass was schief läuft, wenngleich es natürlich nur die Kommunalwahl war und man müsste jetzt sehen, wie es bei der Präsidentschaftswahl abgeht. Genau. So viel vielleicht erstmal zum aktuellen Chile. Immer noch interessant in Chile, das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, das haben wir auch schon hier in der Sendung mehrmals thematisiert, sind die Studierendenproteste, die seit 2011 immer wieder auf und ab ebben, sozusagen. Ikone und Integrationsfigur dafür ist die Camila Vallejo. Wir haben ja mal einen Vortrag von ihr in Frankfurt hier thematisiert und haben zum Teil abgespielt. Ja, warst du, glaube ich, auch, ne? Das kann sein, ich weiß nur, ein Kumpel von mir, der hat die mal interviewt, die war nämlich auch in Würzburg unterwegs, so in Unterfranken, Bayern, und genau. Genau, weil wer da noch tatsächlich auch ein langes, einstündiges Interview nochmal nachlesen möchte mit Camila Vallejo, amerika21.de kann ich da, was so eine Themen angeht, wie man nur empfehlen, da schreibe ich auch selbst ab und zu. Genau, nichtsdestotrotz, auch die Camila, wie es so oft ist, man denke an die Grünen, hat sich so ein bisschen auch institutionalisiert oder institutionalisieren lassen, das ist einmal offen gelassen, und tritt auch jetzt als Bündnis oder als Kandidatin, Direktkandidatin für dieses Konzertationsbündnis an, also für das Sozialdemokratische. Sie haben ja wirklich eine ausgefeilte und wirklich, also beeindruckende, finde ich, politische Strategie als Bewegung entwickelt, nämlich irgendwie die Hegemonie gesamtgesellschaftlich zu entwickeln, von der Basis weg hin zu entwickeln, in den Nachbarschaften, in den Stadtteilen. Eine Sache, die man sich in Deutschland immer nur erträumen kann, aber warum eigentlich nicht erträumen? Und wir werden sehen, was bei rauskommt. Fällt dir noch was ein, wenn du an Chile heute denkst? Was ist dein oder eure, was sind eure bleibendsten Eindrücke von euren Reisen, Begegnungen mit Chilenen und so weiter? Das vielleicht seltsam, aber einer meiner besten Freunde war in Chile. Und die bleibendsten Eindrücke sind einfach diese wunderschönen Fotos, die er in der Natur geschossen hat, die ich dann von ihm gesehen habe. Also Chile ist ja auch jetzt geografisch gesehen, verläuft über mehrere Klimazonen, unten quasi Antarktis, es gibt dann auch warme Regionen, es gibt enorm große unbesiedelte Landschaften, Lagunen, also es ist einfach ein wunderschönes Land. Mhm. Ja, also das kann ich bestätigen. Das ist der lässt bestimmt einen bleibenden Eindruck, wenn man da mal durchgereist ist. Also Chile ist ja, um es mal zu vergegenwärtigen sozusagen, ich weiß nicht wie lang, ich glaube ungefähr 4000 Kilometer in dem Dreh. Das kann das sein. Müsste ungefähr hinkommen. Quasi vom Äquator bis zur Polkappe oder so. Genau. Ja, also von Patagonien, also der Südspitze Lateinamerikas. Oder die sogar noch weiter im Süden, ist ja sogar noch südlicher als Argentinien, bis hin an den Äquator, ihr habt es gehört. Das ist einiges, was man dabei reisen kann, dafür natürlich sehr schmal, immer entlang der Anden. Auch das ist irgendwie ziemlich einmalig wahrscheinlich, dass man im Hintergrund noch den Schnee sieht, während man sich im Pazifik badet. Das Glück hatte ich mal, auch wenn es im Winter war und ich musste einfach mal ins Wasser. Aber war kalt, oder? War kalt. Aber das schön. Das ist genau, was man ja auch weiß, wir Philosophen, alle Menschen suchen den Sinn des Lebens, die Astronomen natürlich auch. Und man kennt ja Atacama-Wüste. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob die in, also die ist auch an Chile, ich weiß nicht genau, wie die verläuft. Genau, das ist, glaube ich, da gibt es halt überhaupt keine Wolken, da regnet es alle 20 Jahre mal und wie gesagt, da haben sich ja auch sehr viele Wissenschaftler quasi angesiedelt und forschen so nach dem Ursprung des Seins, des Lebens, versuchen da irgendwelche astronomischen Erkenntnisse rauszuziehen. Ja, ist der trockenste Ort der Welt, glaube ich, tatsächlich, genau. Ne? Wird immer gesagt. Ja, so also auch zu der Natur, auch das ist ja in Chile, tja, leider oder wie auch immer, auf jeden Fall ein sehr großes politisches Thema auch. Mindestens für die Mapuche im Süden, eine indigene Gruppe, die seit der Kolonisierung antikoloniale Kämpfe führt und das auch mit ziemlich breiten Mitteln, ohne das jetzt mal genauer zu beschreiben, weil das könnte ich auch gar nicht, wird auf jeden Fall immer, also sie werden von staatlicher Seite auf jeden Fall als Terroristen bezeichnet, aber da kann ich mir wirklich keine Meinung zu bilden. Für die ist sozusagen Land. Ökologie, würde man in Deutschland sagen, als Bewegung ein ganz großes Thema, aber im Endeffekt sind es originäre Landkämpfe, wo es darum geht, wer darf was beackern und wer nicht. Genauso geht es irgendwie beim Bergbau, ist auch in Chile immer ein großes Thema. Die haben zum Beispiel auch eine ganz kraftvolle Kupfergewerkschaft tatsächlich, die sich auch interessanterweise bei den Studierendenprotesten toll eingebracht hat. Da gab es mal vor Jahren, ich war auch so in dem Dreh, 3 Jahre her, auch im Zuge der vielen Erdbeben, die es in Chile gab. Da hatte ich auch das seltene Glück sozusagen, auch gerade da zu sein. Ein ziemlich weltweit aufgebauschten Skandal oder Wunder, wie auch immer, nämlich dass der Bergleute, die da, ich weiß nicht, 30 oder 90 Tage, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall richtig, richtig lange im Schacht waren, bis sie dann über so eine seltsam anmutende Fahrstuhlkonstruktion wieder rausgeholt wurden. Lebendig die meisten. Und na, das Wunder von Chile, genau, war das damals zur Präsidentschaftswahl von Piñera, der hat das, oder kurz danach, nach der Wahl, quasi zur Vereidigung, hat er das so richtig aufgebauscht und hat erstmal die ganze Publicity dafür eingesteckt, damit er dann während der Verteidigung, glaube ich, die Leute, die wegen der Vereidigung, die Leute, die gegen ihn protestieren wollten, da ging das dann quasi los mit der Bewegung, wie sie jetzt auch, würde ich sagen, noch weiter besteht, niedergeknüppelt hat. Der Marius ist ja schon am Telefon. Aha, es gibt also tatsächlich den ersten Anruf. Ja, scheinbar haben wir tatsächlich den ersten Anruf in unserer Sendung. Ist es denn thematisch zu Chile? Ist es denn thematisch zu Chile, soll ich übermitteln? Weil sonst würde ich vorschlagen, machen wir erstmal Musik und danach gibt es auch immer noch die Möglichkeit, weiterzureden. Ja, so halb. Ich glaube, ja, doch, es passt so. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie der Steffen das hinkriegt, Also es hat irgendwas mit CIA, meint der Anrufer. Das ist das hier. Also ich fürchte, das könnte ein längeres Gespräch werden und auch wirklich jemanden zu vergraulen. Wir können auch gleich zurückrufen. Ja, ich würde einfach vorschlagen, genau, wir rufen einfach gleich zurück und hören erst nochmal ein Lied vorher. Genau, wir stimmen. Genau, macht man ganz in Ruhe. Also ja, ich kündige schon mal an. Und dann bleibt's dabei oder habt ihr oder wollt ihr was anderes sprechen? Nee. Nö, ja, machen wir das. Ja? Also wie ihr wollt. Das passt immer noch gut, denke ich. Passt immer gut, denke ich auch. Also wir hören jetzt Bob Marley. Eher was Klassisches sozusagen. Aus an Gitarrenmusik zumindest. Aber sag am besten selbst. Das Lied heißt Burning and Looting. Und genau, ich bin ja da Manuel. Und das ist jetzt, das Lied singt jetzt der Christoph, mein Bandkollege. Hallo, ich bin der Christoph. Genau, ich stimme gerade nochmal. Das handelt halt, ja, die erste Textstrophe, ich bin in einem Curfew aufgewacht, also da, wo Ausgangssperre herrscht. Ich habe festgestellt, dass ich eingesperrt bin. Oder irgend sowas, genau, ich spreche besser Spanisch. Als Englisch. Genau. Die Gesichter über mir konnte ich nicht erkennen. Curfew ist ja eine Ausgangssperre, ne? Curfew? Doch, Curfew ist, glaube ich, Ausgangssperre. Also ein Fachwort des Krieges. Ich glaube, das kennt man auch aus Israel und Palästina, aus der Berichterstattung, dass dann ein Curfew verhängt wird, eine Ausgangssperre. Aber es ist egal, wir sind ja Musiker. Ich fürchte, ihr seid Musiker, ich bin kein Dolmetscher. Wir werden das halt nicht klären können. Vielleicht kommt es auch über die Musik rüber, was damit gemeint ist. Fang mal an. Must have really paid the cost. letztes Mal die Best-of-Sendung und leider war das heute unsere beste Sendung. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich eine neue Best-of-Sendung dank euch machen. Naja, dazu sind Best-of-Sendungen ja da, dass man dann neue beste Sendungen. Ja, auf jeden Fall seid ihr ab jetzt in jeder Best-of-Sendung dabei. Danke. Also, ich sag nochmal ganz kurz, weil es ist uns halt selbst wichtig, weil wir das selbst organisiert haben und so. Und keine Ahnung, wenn jemand, wie gesagt, wenn es jemandem gefallen hat, wir machen dann auch, gehen dann richtig in Flamenco rein, Tangos, Fandangos, Sevillanas. Es kommt noch ein Flamenco-Gitarrist aus Frankfurt. Samstag, 9 Uhr in der Cafeta. Danke auch für die Einladung. Ja, ja, gerne. Spontan, aber herzlich. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Und ich glaube, also das kann ich nur für mich sagen, zumindest ich werde auf jeden Fall in die Cafeta gehen. Und es gibt auch nichts Schöneres, als zu so schöner Musik mal was im Radio zu erzählen.